Abwege. Das Einfache sei schwer zu machen, schrieb Bertolt Brecht über den Kommunismus in seinem Stück Die Mutter 1931. Wohl wahr. Vielleicht müssen wir uns zunächst selbst vereinfachen, dann macht sich das leichter. Be short. Es ist lustig, all die Tipps zu lesen, die InfluencerInnen ihren Lesenden geben, damit sie Geld machen können mit dem Schreiben. Es fehlt ein bisschen an Rechtschreibung oder Grammatik? Kein Problem, nimm das Programm XY, wähl dir einfach ein paar Topics, über die du Bescheid weißt. Es gibt so viele Clients, die Texte kaufen, auch ohne, dass du einen Degree oder schon publiziert hast. Das Wichtigste ist das Promoten. Die Ratschläge sind alle ganz ernst gemeint. So soll es jedem ermöglicht werden, im Homeoffice schreibend ihr sein Leben zu verdienen. I made it, you can make it too. Ich gerate in diese Szene über Albert Bates, one of my heroes. Und Medium Daily. Er, Daniel Christian Wahl und andere schreiben dort über ihre Arbeit zu Klimaveränderung, Permakultur und ökologischer Regeneration, weswegen ich das abonniert habe. Zwischendurch gerate ich auf Abwege, lese mancherlei über Selbstoptimierung per Tao, Stoa, Yoga, Ernährung, Workout. Viel Nützliches steht in diesen Artikeln, falls Mann-Frau sich für Verhaltenstraining interessiert. Ich picke oft ziellos darin herum. 7 Points, um das Leben total zu verändern. Sofort, nachhaltig. Schön wäre es. Das ist das Dienstmädchen in mir, sagte die Tänzerin Valeska Gerd 1892 bis 1978 über ihren Hang zur Lektüre von Kitschromanen. Also, Gewohnheit ist alles. Dass es nicht auf Willenskraft, sondern auf Gewohnheiten ankommt, auf das Training von Willenskraft durch das Etablieren von Gewohnheiten, das gehört zum Brauchbarsten, was ich mit der Zeit gelernt habe und täglich neu erfahre.